Universalerbe. Das ist das rechte Wort, welches wir von Ihrem Herzen erwartet haben. Wir haben auch gar nicht daran gezweifelt. Und zufällig ist der Herr Notarius da, welcher die alle Urkunden immer in Bereitschaft hat. Nur her damit. Notarius ist auch schon da. Das geht über Hals und Kopf. Die betreibt ja meine Erbschaft viel eifriger als ich selber. Sehen Sie, Monsieur Titus, wie das gute Geschöpf, die Constantia, für ihr Bestes sorgt. Ich weiß alles und willige gern in den Bund, den Liebeschloss und Dankbarkeit befestigen wird. Ich verneige mich stumm. Schön, alles in bester Ordnung. Wo soll ich unterschreiben? Dass er mir eine Offizin kauft, das kann ich annehmen. Er ist mein Blutsverwandter. Aber kann ich durch einen Betrug sein Universalerb werden? Nein. Das mag ich doch nicht. Halt, Herr Vetter, erlauben Sie... Na, bist du etwa noch nicht zufrieden?